Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 91, Vers 4. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großer Schild. Gott segne dieses Wort. Rüstung und Schutz. In diesem Bibeltext hier aus Psalm 91 aus dem Alten Testament lernen wir mehr über Gottes Rüstung und Gottes Schutz. Und dieser Psalm ist, das ist einer der Psalme, die ich ja persönlich sehr hilfreich finde und ist einer meiner Favoriten. Und ich würde einfach mal generell euch sagen oder einladen, geht mal durch die Psalmen durch, lest mal selber durch. Und macht mal so eine Top 5 oder eine Top 10 Liste. Markiert mal die Psalmen, die ihr am besten findet in eurer Bibel, ja, Gott mit Gottes Hilfe. Und ja, dann habt ihr ein paar Favoriten, auf die ihr immer wieder zurückgehen könnt. Ja? Also geht mal rein in die Psalmen und hier verstehen wir eins. Wir verstehen, dass wenn Gott etwas verspricht, dann hält er das auch. In diesem Psalm 91 haben wir so viele Versprechen, ja, die Gott uns verspricht. Er wird, ja, und Gott wird dies tun. Du wirst, ja, wenn du es weiterliest. Lies mal den Psalm 91 durch und er wird dieses tun und er wird dieses tun. Und am Ende, wenn es heißt, ich will, wenn in Vers 14, 15 und 16, und jetzt hier habe ich die neues Leben Bibel, ja, also paraphrasiert, da steht, ich will, Gott spricht, ja. Es ist besser übersetzt, ich werde, nicht ich will, sondern ich werde. Also Gott gibt uns sein Versprechen und hält das auch. Und warum wissen wir das? Weil wir in und durch Jesus Christus, durch das, was er am Kreuz getan hat, verstehen, durch seinen Tod und seine Wiederauferstehung nach 3 Tagen, dass eben jedes Wort in der Bibel, Altes und Neues Testament, bestätigt worden ist durch seine Auferstehung. Ja, also lasst euch da Mut machen und deswegen ist, wie das hier auch heißt, dann eben seine Treue schützt dich wie ein großer Schild. Ja, das ist also Gottes Treue schützt dich wie ein großer Schild und das bedeutet, dass wir uns auf Gott eben verlassen können, in und durch Jesus Christus. Er ist unsere Rüstung und unser Schutz. Und in unserer persönlichen Beziehung zu ihm kommt es darauf an, dass wir uns ihm unterordnen und uns in Gottes Wort in der Bibel aufhalten, tagtäglich. Und ja, uns ihm zuwenden und in unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen. Und nur dadurch können wir in und durch ihn wachsen. Alles andere funktioniert nicht, außerhalb von Jesus Christus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in der Bibel sind, tagtäglich. Und auch vor allem mehr lernen, wer denn unser Jesus Christus ist. Ja, also ist Gott im Fleische, Gott ist Mensch geworden und warum er gekommen ist. Um für uns zu sterben, für unsere Sünden zu sterben am Kreuz. Und dann wir, die wir zu ihm kommen, wieder auferstanden ist als reuige Sünder, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm durch den Heiligen Geist wachsen können. Von seinem Herz zu unserem Herzen. Und das ist eben hier sein Versprechen. Und das ist von jetzt bis in alle Ewigkeit. Und er hält, Jesus Christus hält, was er verspricht. Wie sich das ausdrückt, ist manchmal sehr unterschiedlich von Person zu Person oder Situation zu Situation. Aber es ist so. Und wir tun gut daran, uns Christus unterzuordnen, uns ihm unterzuordnen und uns auf sein Wort zu verlassen. Darauf kommt es an. Lieber Jesus, wir danken dir hier für den Psalm 91, für unsere Rüstung und Schutz, die wir in und durch dich finden und nur in und durch dich haben. Und wir danken dir hier für all diese Versprechen in dem Psalm, die du uns gibst. Die du auch hältst, ja, die wir als reuige Sünder zu dir kommen, nicht durch irgendwas, etwas, was wir tun, sondern durch alles, was du tust und vor allem, was du für uns getan hast. am Kreuz gestorben bist für uns, Herr Jesus Christus. Wir danken dir für all das, was du getan hast, für was du in und durch uns tust, in unserer persönlichen Beziehung mit dir. Und wir beten, dass wir alle in unserer persönlichen Beziehung mit dir wachsen. Von nun, von jetzt an und bis in alle Ewigkeit. Und danken dir, Jesus, und beten dies in deinem gleichen Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.